den ich auf den Gedanken geh, führt am Fluss entlang zum See und zu dir, denn dort wartest du am Blue Bayou. Hinter Bäumen liegt ein Haus, es sieht wie im Märchen aus, darin wohnen die Liebe und du am Blue Bayou. Ich fang noch einmal an, irgendwann am Blue Bayou. Lass die Welt bei dir einfach hinter mir. Heute träume